und das gilt mehr als die Ehre. Mein lieber Maldonado, dieser Ring hat für Sie nicht den geringsten Wert. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Wir werden uns eine Menge unangenehmer Szenen ersparen, wenn Sie mir den Ring so bald wie möglich zurückgeben. Was ist es Ihnen denn wert? Die Wetten können steigen. Was für einen Wert hat denn der berühmte Ring? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Bernstein in Coatzacoalcos alle Vorbereitungen getroffen hatte, damit Angelika mit dem Ring in die USA fahren konnte. Und dann, statt ihn Bernsteins Komplizen auszuhändigen, hast du ihn verraten und Trevor den Ring bringen wollen. Wo ist er? Paradoxerweise auf dem Weg zum gleichen Adressaten, der ihn nach Bernsteins Instruktionen erwartet. Ich hab's dir doch gesagt, Trevor. Felix ist ein konvertierter Jude. Nicht umsonst ist seine Frau Ruth meine beste Freundin. Er muss ja schließlich auf der Seite der Juden stehen. Er kennt den Mann und hat ihm den Ring geschickt. Er weiß schon, dass Bernstein Sarah nicht umgebracht hat. Bitte! Sag hier nicht mehr, als du verantworten kannst. Bitte, sei vorsichtiger, Liebling.